Warnung! Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten und sollten bei gefährlichen oder Konzentration erfordernden Arbeiten sowie während der Teilnahme am Straßenverkehr nicht gehört werden. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Episode 48. Wir sind spät dran, aber der TJ hatte sein Refugium umgebaut und daher keine Zeit. Prioritäten setzen, so wichtig. Wer Näheres dazu wissen möchte, kann gern seinen Subjektivierungen der letzten Episode seines anderen Podcasts lauschen, in der er sich in epischer Breite einem banalen Umbau widmet. Zwischenzeitlich dachte ich, wir wären mit unserer 2022er Abenteuerfahrt unserer Zeit voraus. Naja, eigentlich daneben wegen des Paralleluniversums, aber nee, da gibt es Wikinger, die diese Zeit in den Schatten stellen. Wir schreiben das Jahr 2023. Ein kleiner Verein aus Schleswig-Holstein, genauer Geocaching Schleswig-Holstein e.V. genannt, plante seit Jahren ein größeres Event an der Schlei. Warum das so ist, kann man auf der Seite bei-die-wikingers.de nachlesen. Wieso es den Verein gibt? Nun, da müsste man mal Piraten der ersten Stunde fragen. Captain Rollo von der Bounty zum Beispiel. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es anlässlich einer Reise aus Weltall raus, Geheimcode GCP-WM4, ein aufschlussreiches Gespräch mit einem Holzhackschnitzel-Junkie gegeben haben, in dessen Folge ein Keim gesät wurde, der sich entwickelte und im Laufe der Jahre Früchte trug. Kann stimmen, muss es aber nicht. Egal. Jetzt ist Juli, alles blüht und auf den Königswiesen herrscht buntes Treiben. Mega wird es werden oder hyper. 3 Tage lang mit Met, gebratenem und gesottenem in einem Wikingerdorf mit echten Wikingern. Ihr wisst schon, wie Faxe oder Halvar oder der große dicke Sepia-Wikinger aus den GCRN-Clips. Auf der Mauer, auf der Lauer steht ein Wikinger. Seht den Wikinger euch an, wie er so lau lauern kann. Auf der Lauer steht ein Wikinger. Beziehungsweise, ein Wikinger schlief an einem Baum und hat, man glaubt es kaum, einen Traum. Worauf er eine Dose fand, der erste FTF im Land. Er freute sich gar sehr, der Traumkasch Wikinger. Oder Wiki, kennt ihr noch, oder? Hey, hey, Wiki, hey, Wiki, hey, zieh fest das Segel, ahan. Hey, hey, Vicky und die Wikinger sind schon am Kaschendrahan. Na, na, na, na, heit habu, ha, ha, ha, Vicky. Die Muggelangst macht ihn nicht froh. Und beim Review geht's ebenso. Doch Muggel hin, Reviewer her. Eventen fällt ihm gar nicht schwer her. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Die Kleinen tollen auf Spielplätzen und Hüpfburgen herum, während die Großen dem Bühnenprogramm oder den Marktschreiern der Händlermeile lauschen. Im Angebot. Schiffstouren auf der Schlei. Unter Hobbykapitänen übrigens als schönstes Sportbootrevier Deutschlands gehandelt. Sowie spezielle Angebote in den umliegenden Museen. Das Ganze auf Wunsch als Eventpaket mit Vorevent am 7.7.2023, Hauptevent am 8.7.2023 und Abschlussevent am 9.7.2023. Dafür fällt das GCRN Sommerfest aus. Und TJ wird nicht mit seinem Wollwikingerhelm mit Wollflechtbart auflaufen, weil Sommer ist. Aber irgendwas ist ja immer. Egal. Neben den ganzen Caches, die es zu finden gilt. Apropos Caches. TJ und ich verfolgten bekanntlich 2022 bis zum Erhalt neuer Erkenntnisse das alte Ziel. Den Marianengraben. Da war ein FTF vakant. Keine zwei Stunden später nach dem Cliffhanger der letzten Episode setzte der Motor aus. Glücklicherweise hatte sich der Sturm gelegt und die See beruhigt, sodass keine akute Gefahr bestand zu kentern. TJ nahm den Motor in Augenschein und stellte fest, dass er zu heiß geworden war. Ja, wir hatten den Hebel auf den Tisch gelegt, aber wir brauchten schließlich den Druck auf dem Ruderblatt. Das allein hätte den Motor nicht überhitzen können. Er hat schließlich einen Drehzahlbegrenzer und die Wassertemperatur ist in diesen Breiten so kalt, dass die Kühlung mehr als optimal hätte sein sollen. TJ vermutete, dass die Kühlkanäle oder die Ansaugleitung durch irgendwas verstopft sein mussten. Und so kühlten wir den Motor mit Wasser aus der Pütt, bis man ihn wieder anfassen konnte. Anschließend schraubte TJ die Schlauchbrücke vom Kühlwasseransaugrohr ab. Nachdem er mit einem Tampen geklärt hatte, dass das Rohr außenbords frei war, vermutete er die Verstopfung in den Kühlkanälen des Motors. Da wurde er dann auch schnell fündig, denn als er dort mit einem Draht sondierte, blieben beim Herausziehen Kunststofffasern dran hängen. Netzrückstände verstopften Kühlkanäle. Da war guter Rat teuer, weil das Zeug bei Hitze schmilzt und alles verklebt. Den Motor unter Deck zerlegen war unmöglich. Wir benötigten eine Art Rohrfrei für Motoren, das den Kunststoff auf- und ablöst. Batteriesäure hätte den Block angegriffen und viel Chemie hatten wir eh nicht an Bord. Aber manchmal ist einem Fortuna hold und diesmal geschah es in Form von Terpentin. Davon waren noch ein paar Dosen übrig geblieben, als wir den Kutter gestrichen hatten, und Terpentin löst Polypropylen, wie wir an den Fasern am Draht feststellen konnten. Jetzt hatten wir nur noch ein kleines Problem. Das Terpentin musste in den Motor hinein und da ein Weilchen bleiben, um seine Arbeit zu tun. Dummerweise war das Kühlsystem aber kein geschlossener Kühlkreislauf, sondern eine Durchflusskühlung. Damit das Terpentin nicht direkt wieder rauslief, war es unabdingbar, zwei Steigleitungen am Motor anzuflanschen. Steigleitungen, die wir nicht hatten. Was wir aber hatten, war das Beiboot und wir waren nur knapp 30 Seemeilen von Urup entfernt. Auf dem Luftbild der Insel waren Gebäude, eine Landebahn, rostige Tanks und allerhand Unidentifizierbares zu sehen. TJ vermutete, dass bei Abzug der Truppen eine Menge Schrott auf der Insel verblieben sein könnte. Vielleicht ja auch ein passendes Stück Rohr und Material für die Verbindung. Und so machte sich TJ mit etwas Werkzeug auf, die notwendigen Teile zu beschaffen. Bis TJ auf der Insel ist, bleibt etwas Zeit für die Videozusammenfassung der Woche. In der heutigen Doppelstempel-Action-Videozusammenfassung wird die geneigte Zuschauerschaft nach Begrüßung der 149er Abonnentschaft zu Hühnern und Hähnen geführt. Früh wird diesmal auf das sich zwar verbessernde, aber vorrennende Cashkind auf der schmalen Waldstraße unweit einer Bahnschiene verwiesen, welches meist am Cash vorbeirennt. Minute 1:37. Ankunft am Cash. Einer vollkommen zergrabbelten Wurzel, hinter der sich eine größere mit schwarzem Klebeband umwickelte O-Ton, sieht aus wie ein Topf, Dose befindet. Darin ein als originell empfundenes Playmobil-Gebäume mit Schraubbehälter und einem kleinen Logbuch. Zwei Stempel später wird das Logbuch verstaut und die Dose mit dem Two-Bank-Analaufkleber aufgewertet, bevor der Protagonist dem Cashkind die mangelhafte Klebung der Insel am Deckel aufgrund von Wärmeschwankungen erläutert. Die Dose wird versteckt und getarnt. 3 Minuten sind rum. Fragwürdige Mucke untermalt weitläufige Wiesen und die schmale Straße entpuppt sich als Radweg nach Lindau. Schnitt auf Hühner und Hahn. Minute 3:46. Nadelwald und Ankunft am Cache 2 neben der Autobahn. Das Cashkind fand den Cache am Zaunpfosten und darf ihn öffnen. Na, Happy Birthday und Stempel-Action. Doppelt selbstverständlich. Brutaler Schnitt. Protagonist von hinten mit grausiger Tonuntermalung auf befestigtem Dreckweg bei Minute 4:47. Kurze Zeit später Ankunft im Umfeld des Caches. Abweichen ins Laub zeigt an mehreren Baumstümpfen keinen Erfolg, während der Protagonist mehrfach darauf hinweist, dass dort gegraben wurde. Wurde es mutmaßlich nicht. Es handelt sich lediglich um typische Grabbelsuchspuren, die der protagonisierende alte Newbie mangels Erfahrung missinterpretiert. Minute 6:20. Das rote Döslein wurde zwischen zwei Wurzelstücken gefunden, woraufhin sich der Protagonist ob der Größenfehldeklaration echauffiert. Es ist ihm zu klein. Doppelstempeln und Zeitrafferverstauung. Eine knappe Minute später, nächster Weg mit Mucke. Coole Sachen wie ein lebensgroßes Plastetier mit Maske und andere Skulpturen, vorwiegend patinierte Brunnen. Aber Honig gibt's auch an der belebten Straße. Brutaler Schnitt, Minute 8:45, Wald. Etwas ganz Gefährliches erwartet unsere Protagonisten, deren Kleiner sich schon erschrak. Eine mit Plastespinnen dekorierte Wurzel. Reparaturversuche. In der Wurzel befindet sich eine Filmdose ohne Deckel und ohne Logbuch. Katastrophe! Entsprechend soll gelockt werden. Minute 10, ein Wehr. 42 Sekunden später ein Gitterrostweg unter einer Brücke. Und weitere 30 Sekunden später folgt die Verabschiedung in schöner Umgebung mit Abo-Bettelei. Kleine redaktionelle Anmerkung. Bei letzterem Cache handelt es sich um GC5PTFY Arachnophobia. Das entsprechende Log-Zitat: Schnell gefunden, haben's gefunden, es gibt aber kein Lookbuch. Zitat Ende. Der Cache wurde übrigens bereits mehrfach von einem Cacherix vorgelockt. Als Fundlog, als Note sowie als Need Maintenance Log. Ein Log-Hattrick sozusagen. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, dann ist es auch ein Fundlog wert. Ich brauche jetzt was Härteres. Oh. Wo wir gerade beim Filmen sind, das Geocaching Film Festival 2021 ist am Start. Die Kanäle sind offen bis zum 5. August 11:59 PM PDT. Hä? Also irgendwas Mitternacht in irgendeiner amerikanischen Zeit. Hast du die Chance, deinen Geocaching Film Festival Film 2021 einzureichen? Danach sind die Kanäle zu und du bist gegebenenfalls ein Loser, weil du es ja nicht einmal versucht hast. Scherz. Dann werden die Finalisten bis zum 2. September 2021 ausgewählt und am 8. September 2021 der Welt vorgestellt. Dein Film sollte 1-4 Minuten lang und familienfreundlich von Geocaching handeln und in Englisch untertitelt sein, sofern nicht Englisch gesprochen wird. Persönliche Anmerkung, das entfällt bei Stummfilmen. Der Wahnsinn! Es wirken Gewinne, Gewinne, Gewinne. Der Haken, es gibt Regeln. Die lese ich jetzt selbstverständlich nicht vor, denn ich benötige sie nicht. Ich mache Ton, aber keinen Film. Zu finden sind sie auf www.geocachingfilmfestival.com/rules. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob's der Finne wieder macht oder ob Herr Palk, schöne Grüße an dieser Stelle, im Gegensatz zu den ESC-Teilnehmern in gewohnter Weise antritt und besser abschneidet. Werden gegebenenfalls Gipfelstümper-Videos zugelassen oder gibt es vielleicht sogar einen Film aus dem Fegefeuer mit eingehender Reaperman-Auskopplung? Wir werden es erleben. Bis dahin schalten wir nach Urup, wo unser Protagonist auf Rohrsuche ist. Nicht jedoch, ohne vorher auf die Geocaching Rallye 2021 hinzuweisen und das Wunder der 15 oder 20 oder 15 oder 20 anstatt 15, keine Ahnung, Caches hinzuweisen. Willkommen in Aashausen, beziehungsweise auf der Internetpräsenz des Schützenverein Aashausen und Umgebung e.V. von 1949, sv-aashausen.de. Dort gibt es die Geocaching-Koordinaten-Rallye 2021, jetzt mit 20 Caches. Lädt man sich das angebotene PDF herunter, erhält man folgende Informationen. Zitat: Hallo! Willkommen zur Koordinaten-Rallye-Geocaching 2021. Diese Rallye soll euch in dieser Zeit etwas die Langeweile vertreiben, eure Spaziergänge interessanter machen und euch unser schönes Dorf etwas näher bringen. Es geht dabei einfach um den Spaß und den Zeitvertreib. Ihr benötigt für die Cache-Suche ein Handy und einen Stift. Ihr bekommt 15 Koordinaten, siehe unten, an denen ihr jeweils einen sogenannten Cache findet. Sucht an dem angegebenen Punkt unauffällig nach einem Glas, in Klammern gleich Cache. Darin findet ihr ein Logbuch, siehe rechts, und eine Cashkarte, siehe links, für ein Beweisfoto. Tragt euch in das Logbuch ein, macht ein Foto von euch mit der Karte und schickt dieses per WhatsApp an eine Telefonnummer. Wir laden die Fotos dann auf unserer Homepage www.sv-aashausen.de hoch. Legt das Glas bitte in das Versteck zurück, genau dort, wo ihr es gefunden habt, damit auch andere es finden. Wir wünschen euch viel Spaß beim Suchen. Dabei sein ist alles, aber haltet euch bitte an die Corona-Regeln. Zitat Ende. Dann folgen die Koordinaten der 20 Caches, deren letzten 5 mit neu markiert sind. Merkwürdig. Aber es wird sich schon jemand etwas dabei gedacht haben, auch ein Handy zu benutzen. Ich meine, ich hätte ja so ein GPS-Dings da, aber naja, Handy. Möglicherweise. Vielleicht auch bei der Verwendung von Schraubgläsern, die sich bekanntlich hervorragend als Cashbehälter eignen, bis sie herunterfallen. Oder sie jemand rüde mit einem Backstein tarnt. Aber wozu soll ich mich in ein Logbuch eintragen, wenn ich mich mit der Cashkarte beweisfotografieren soll und dieses Foto per WhatsApp an eine Handynummer senden, damit es veröffentlicht wird? Ich will ja eigentlich positiv sein, aber ich glaube, das wird nix. Ich war auf Urup. Schön war es allerdings nicht, beziehungsweise zuerst schon. Bei der Anfahrt kam ich an einem Überhang der Küste aus lauter Basaltsäulen vorbei, die schimmerten so in Gelb und Grün. Das war total faszinierend. Ja, und so eine vorgelagerte Felsformation sah aus wie ein Elefant, quasi ein großer Fels, von dem oben raus so ein kleiner schmaler Block wie ein Rüssel bis zum Boden reicht. Und das so ein Stück von der Küste weg im Meer, dann wird der Boden ein bisschen überspült, so je nachdem wie die Wellen kamen, das war eigentlich richtig klasse. So ein Felsentor. Also wäre ich Pirat gewesen und wollte einen Schatz verstecken, hätte mich das als Landmarke total fasziniert. Garantiert aber. Naja, war wohl nichts mit Piraten hier. Ist übrigens alles vulkanisch, also eine geniale Gegend. Und bei gutem Wetter hätte es vielleicht auch was werden können, aber ja, ich war kaum da, da fing es zu regnen an. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich jetzt hier bei einem heißen Kaffee sitze und nicht auf der Insel mitgeschnitten habe. Dann hätte ich den Rekorder anschließend nämlich in Reis legen müssen und da drin liegt ja bekanntlich noch der Frosch. Regen, Schwüle, aber das war ja noch nicht das Schlimmste, denn es gab Mücken ohne Ende. Das mag wohl was mit den heißen Quellen zu tun haben oder anderen Brutgebieten. Auf jeden Fall fielen sie in Schwärmen über mich her und wegen des Regens bemerkte ich die meisten nicht. Und jetzt sehe ich aus wie ein Streuselkuchen und alles juckt wie die Pest. Durchs Fernglas, das übrigens mit Stickstoff gefüllt ist und nicht beschlägt, sah ich zwei ruinöse Hütten, zwischen denen ein Öltank stand. Dahin wandte ich mich zur Freude der Mücken. Es war ein Stück zu gehen, aber es hatte sich gelohnt, denn sie hatten halbzöllige Zuführungsrohre. Also, der Öltank hatte halbzöllige Zuführungsrohre. Bis in die Hütten. Und da habe ich mir dann die passenden Stücke rausgesägt. Die konnte ich aber so nicht anflanschen. Darum habe ich mich noch weiter umgesehen und fand in einem Haufen Schrott einen dicken Gummirest. Vermutlich war der von so einer Dämpfungsmatte oder diente als Unterlage für etwas Schweres. Egal. Es sollte für meine Zwecke genügen und das probiere ich jetzt gleich aus, nämlich wenn ich diesen Kaffee getrunken habe, weil den brauche ich und dann muss ich wieder runter zu diesem unsäglichen Motor. Aber das kann ja auch der Jack erzählen, denn ich habe ja jetzt Besseres zu tun. TJ kam mit zwei Rohrstücken und einem dicken Stück Gummimatte zurück. Aus der Gummimatte wollte er zwei Korken stechen. Dazu feilte er ein passendes kurzes Stück Rohr an einer Seite scharf und schlug es in die Matte. So erhielt er einen runden Gummikorken. Dasselbe tat er mit einem Stück von seinen mitgebrachten Rohren in der Mitte des Korkens und dann konnte er den Korken in den Motor und das Steigrohr in den Korken stecken. Nachdem er diese Prozedur am Ein- sowie am Auslass vollzogen hatte, füllte er das Terpentin ein. Zunächst passte nicht viel hinein, doch nach und nach sackte der Pegel im Rohr ab und TJ konnte nachfüllen. Ein gutes Zeichen, wie er fand, da sich offenbar Verklebungen in Kühlkanälen lösten. Als er die kompletten Terpentinvorräte oder besser gesagt Reste eingefüllt hatte, hieß es warten und TJ legte sich aufs Ohr. Als er sein Schläfchen beendet hatte, war bereits die Nacht hereingebrochen. Um die Batterien zu schonen, war es notwendig, den Motor so schnell wie möglich wieder an den Start zu bringen. TJ mühte sich redlich und fing sogar das Terpentin weitgehend in einem Zinkeimer auf, um es anschließend in die Kanister zurückzufüllen. Dann montierte er die Schlauchbrücken und klemmte die Kühlwasserpumpe testweise direkt auf die Batterie. Nirgendwo trat Wasser aus und dem Rauschen nach zu urteilen, war der Durchfluss gegeben. Daraufhin stellte TJ die Pumpe ab und entfernte das Kabel, während ich auf die Brücke ging, um auf Zuruf den Motor zu starten. Minuten später war es soweit. TJ schrie, ich drückte den Knopf und das gewohnte Tuckern hallte herauf. Umgehend setzten wir Kurs auf Rota, eine Insel in den nördlichen Marianen zwischen Guam und Tinian. 19 Kilometer lang und 8 Kilometer breit. Von 1899 bis 1918 als Teil der deutschen Kolonie Deutsch-Neuguinea wurde Rota 1914 von japanischen Truppen besetzt, die bis 1945 auf der Insel verblieben. Von dort aus war das Witjastief nicht mehr weit und der FTF sollte in greifbare Nähe rücken. Willkommen in der Südsee! Alles neu macht bekanntlich der Mai und Anfang Juni beginnt auf den Marianen die Regenzeit. Wir hatten um 26 Grad und der Regen hielt sich noch in Grenzen. Dennoch begann die Regensaison, die im August, September in der Regel ihren Höhepunkt findet. Die Schwüle machte TJ ordentlich zu schaffen und er sehnte sich nach Henrietta bzw. Nordfriesland zurück. Nachdem wir auf den Marianen Lebensmittel, Diesel und Terpentin gebunkert hatten, setzten wir Kurs auf das Witjastief. TJ war froh, wieder auf der offenen See zu sein, wo zumindest ein mildes Lüftchen wehte und die Luftfeuchtigkeit nicht ganz so schwer auf ihm lastete. Alles über 20 Grad empfindet er nämlich als Zumutung, ebenso wie Luftfeuchten über 45%. Man könnte daher durchaus sagen, TJ befand sich außerhalb seiner Komfortzone. Apropos Komfortzonen. Die Wälder und Naturschutzgebiete der Kölner Region sind im Gegensatz zu TJs Schuhen aus der Kindheit derzeit keine Komfortzone. Denn wie die Bezirksregierung Köln verlauten ließ, breitet sich dort der Hautpilz Bsal rasch aus und fordert viele Opfer. Die sogenannte Salamanderpest hat dort bereits mehrere Populationen der unter strengem Naturschutz stehenden Feuersalamander ausgerottet. Feuersalamander können in freier Wildbahn ein Alter von bis zu 25 Jahren erreichen, wenn sie nicht wie auch andere Lurcharten qualvoll an dieser Krankheit verenden. Warum erzähle ich euch das? Der Hautpilz wird über kontaminierten Schlamm oder Waldboden weiterverbreitet, vorzugsweise über Schuh- oder Reifenprofile und am häufigsten in von Menschen stark frequentierten Gebieten. Darum sollten feste Wege nicht verlassen und Hunde an der Leine geführt werden. Wie so oft ist der Geocache abseits offizieller Wege, wo die Wälder noch rauschen, die Bächlein murmeln und die Nachtigall singt. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Den Wegverlassenen und allen, die mit Amphibienlebensraum in Kontakt kommen, wird darum empfohlen, Schuhe und Ausrüstung zu reinigen und zu desinfizieren. Funde von kranken oder toten Tieren sollten zudem der regionalen Naturschutzbehörde gemeldet werden. Empfehlungen. Ich empfehle, du empfiehlst, er sie es empfiehlt. Wir empfehlen, ihr empfehlt, sie empfehlen. Tja, und wie immer, bei Empfehlungen tut keiner was. Also nehme ich zwei Zeilen eines beliebten Dosenfischerliedes zum Abgesang.